Man muss es dem Richter, einem gewissen Guido Marino, hoch anrechnen, dass er in diesem Fall die schwachen Alibis nicht gelten lassen wollte. Auch nahm er die Behauptung der Verteidigung nicht sonderlich ernst, dass die Drangheta nichts anderes sei als der Rotarier oder der Lions Club. Richter Marino meinte es ernst. Raffiniert griff er sich den Aspekt des Montalto-Treffens heraus, der ihm vermutlich am unverfänglichsten erschien, die formalistische und pedantische Diskussion über das Prozedere. Seiner Ansicht nach ging daraus eindeutig hervor, dass die Drangheta eine institutionalisierte Vereinigung war. Überdies, so Richter Marino weiter, zeige die Debatte der Gangster über gemeinsame Traditionen, dass die Welt des organisierten Verbrechens in Kalabrien weit mehr sei als ein paar verstreute Einzelbanden. Es gebe nur eine Drangheta, eine kriminelle Organisation mit einer langen Geschichte. Richter Marinos Verfügung ist ein erster kleiner Hinweis, dass das italienische Rechtssystem eine Menge lernen könnte, wenn es die Mafia-Organisationen in Kalabrien und Sizilien als das behandeln würde, was sie waren. Kriminelle Geheimbünde, die seit Jahrzehnten in die Gesellschaft integriert waren. Richter Marinos fleißige und scharfsinnige Ermittlungen über die Pilzesammler von Montalto stehen im krassen Gegensatz zu den Prozessen gegen die Cosa Nostra, die etwa zur selben Zeit stattfanden. Doch leider konnten letztlich die Enthüllungen, die dem Montalto-Fall folgten, auch in Kalabrien nichts ändern. Sogar Richter Marino, der sich in seinen Nachforschungen als so gewissenhaft erwiesen hatte und dessen harsche Kritik an den Versäumnissen des Staates so vernichtend gewesen war, verhängte lächerlich milde Urteile gegen die Anführer der Drangheta. Italiens Gesetze gegen die Mafias waren schwach. Zwar existierte ein Gesetz gegen Mafia-Zugehörigkeit, es zog aber nur leichte Strafen nach sich. Die meisten Pilzesammler kamen mit 2,5 Jahren Haft davon und der überwiegenden Mehrheit wurden 2 davon erlassen. Die Bosse, die im Appell des Vorsitzenden an die Einigkeit genannt waren, einschließlich Don Toni Macri, wurden allesamt vom Vorwurf einer kriminellen Vereinigung anzugehören freigesprochen. Wieder einmal fehlte es an Beweisen. Jahre nachdem die Versammlung auf dem Montalto gestürmt worden war, halfen die Erinnerungen einer kleinen Gruppe Dranghetisti, die sich den Behörden als Kronzeugen zur Verfügung stellten, den Ermittlungsrichtern zu begreifen, wie rasant die Bedrohung durch das organisierte Verbrechen in den späten 60er Jahren zugenommen hatte. Die kriminellen Profile von Don Toni und Mico Tripodo waren noch beunruhigender, als Richter Marino es vermutet hatte. Beide waren nämlich nicht nur Bosse der Drangheta, sondern auch vollwertige Mitglieder der Cosa Nostra. Don Toni pflegte vertrauten Umgang mit der sizilianischen Gangsterelite. Er schmuggelte Zigaretten mit ihnen oder borgte sich Killer von ihnen aus. Auch Mico Tripodo war ein Mitglied der Cosa Nostra. Doch die Sizilianer waren nicht seine einzigen Freunde. Später in seiner kriminellen Laufbahn sollte Mico Tripodo mehrmals zwangsumgesiedelt werden, in unterschiedliche Regionen. Zum letzten Mal wurde er 1975 in Mondragone verhaftet, an der Nordküste Kampaniens. Die Stadt gehörte ein Jahrhundert lang zu den berüchtigsten Camorra-Hochburgen der Region. Als Tripodo festgenommen wurde, hielt er sich mit 2 führenden Camorristi versteckt. Dies war nur ein Indiz für die Art und Weise, wie der Zigarettenschmuggel und andere Geschäfte Verflechtungen schufen zwischen hochrangigen Mitgliedern der Camorra und der Drangheta, die fast ebenso engmaschig waren wie jene zwischen der Cosa Nostra und den beiden anderen Organisationen. Schrittweise entwickelte sich in Süditalien ein kriminelles System, das geschlossener war als jemals zuvor. Mitglieder der 3 Mafia-Organisationen Italiens unterhielten stets Kontakte zueinander. Doch ab den 60er Jahren würden die Fälle der zweifachen oder gar dreifachen Mitgliedschaft immer üblicher werden. Was hier vor sich ging, war nicht etwa die Entwicklung einer Übermafia, einer Dachorganisation der Unterwelt. Es war viel subtiler, effizienter. Man bündelte Kontakte, Ressourcen und Fertigkeiten. Über den Zigarettenschmuggel lernten Mafiosi, Camorristi und Dranghetisti schnell, wie man zusammenarbeitet. Die neuen wirtschaftlichen Grenzen der Mafiamacht konnten gründlicher ausgebeutet werden, wenn Ehrenmänner aus unterschiedlichen kriminellen Organisationen zusammenarbeiteten.